Tag, ihr Landstuhler. Willkommen zur Folge 30. In der Folge geht es um meinen Urlaubsbericht, was es so aktuell Neues gibt. Also alles so im Zeitraum September bis Oktober. Anfangen möchte ich mit meinem Kurzbericht. Deshalb Achtung für alle, die nicht so auf Bike-Content stehen. Wirklich nur ein Kurzbericht zu meinem lange vorbereiteten und viel geschwätzten und erzählten Stoneman. Also ich habe dann endlich mal das Stoneman Mirquit gemacht. Also das ist der im Erzgebirge. Und habe mir, wie gesagt, vorgenommen, denn in Bronze zu fahren, also praktisch in 3 Tage. Kurz vorweg, mein September war ziemlich stressig, genauso wie auch mein August. Also geplant oder eher so ein bisschen zerrüttet durch verschiedene Termine. Also ich hatte wirklich nur so wochenweise Zeit und musste meistens immer so am Wochenende wieder zurück sind für so andere Events, wo ich euch ein bisschen erzähle. Deshalb, was noch so ein bisschen zu erwähnen ist, ich habe natürlich das Wetter im Auge gehabt und musste noch ein Last-Minute-Shopping mache. Und zwar habe ich mir Gott sei Dank reduziert für 26 Euro Sealskin-Socken bestellt. Kann ich euch mal verlinken. Und zwar sind das wasserdichte Spezialsocke, also ein bisschen bekannt bei Fahrradfahren. Ob die Wanderer anziehen, weiß ich nicht. Weil die Wetterprognose für diesen Montag hat leider nicht sehr gut ausgesehen. Deshalb bin ich auch, also starten wollte ich am Montag, deshalb bin ich auch am Sonntag eher so ein bisschen gemäßigt losgefahren, weil das Wetter schon so ein bisschen bescheiden war und hat dann praktisch auf dem Hinweg ins Erzgebirge nur das Raumfahrtmuseum von Dr. Sigmund Jähnt besucht. Das ist praktisch ein bekannter Astronaut, Kosmonaut, oh, schlecht recherchiert, aus der ehemaligen DDR. War, wie gesagt, sehr, sehr interessant. Dann bin ich relativ kurz vor knapp, also kurz noch zur Abendessenzeit, auf dem Scheibenberg angekommen. Dort hatte ich praktisch die erste Übernachtung gebucht, habe ein bisschen Ausschau gehalten, ob noch so ein paar Radfahrer unterwegs sind, aber es war leider niemand zu spotten. Also wie gesagt, Dauerregen, ich verlinke euch gleich die Bildershow, war nicht sehr motivierend. Bin dann praktisch auch ganz normal um 7.30 Uhr aufgestanden und ich kann euch sagen, es war eine widerliche Suppe, nur geregnet. Ich war dann unten noch frühstücken, etwas ausgiebiger, habe dann doch noch 2 andere Fahrradfahrer getroffen, mich kurz mit denen unterhalte. Also die wollten das Stoneman in Silber angehen. Ja, also ich habe ja gesagt, ich fahre eher auf 3 Tage und sie hatten kurze Hose an und keine Regensachen dabei. Ich halte euch da mal ein bisschen auf dem Laufenden, ob sie es überhaupt geschafft haben, ob sie überhaupt so zäh waren. Bin dann um 9.30 Uhr dann gut eingepackt. Also ihr müsst euch das so vorstellen, ich hatte an meine Radhose, meine Regenhose, dann meine normalen, also die Sealskin-Socken, also diese wasserdichten Socken, dort drüber ein paar Schuhe. Ich habe mich dann nicht entschieden, die Überschuhe anzuziehen, war ein kleiner Fehler. Dann hätte das vielleicht noch ein bisschen besser gehalten, aber ansonsten ging es auch. Dann halt ganz normal Regenjacke, meine Mütze auf, Brille und dann bin ich dann wirklich los. Und ich kann euch sagen, das ist nur was für die Harte. Also es hat wirklich der ganze Tag gepisst. Und wenn ich gepisst habe, wenn ich mein Pisse, ist es nur Pissen. Also man hat relativ wenig gesehen. Es war scheiße, nicht, also anstrengend war es sowieso, aber es war einfach total unangenehm. Die Brille ist beschlagen, du hast die Sachen nicht gesehen, du hast ein bisschen aufpassen müssen. Du warst total allein unterwegs, also es war irgendwie nicht so. Dann war noch mal was Bezeichnendes passiert, was sich auch die nächsten 3 Tage fortgeht. Ich hatte eine technische Panne. Das heißt, mir hat es der Schaltzug zerlegt und ich bin im 2. Gang hängen geblieben. Und dann musste ich ungefähr nur 25 Kilometer Entscheidung treffen, ob ich einen Pitstop einlege und versuche das zu reparieren oder ob ich es einfach durchziehe und in Anführungszeichen nur mit dem 2. Gang fahre. Und ich habe mich damals entschieden, nur im 2. Gang zu fahren, weil mir einfach dieses Risiko zu hoch war. Weil ich habe damals nach 25 Kilometer schon erkannt, du bist ganz allein, es ist ein Pisswetter, alles hat zu, es ist sehr, sehr abgelegen, sehr, sehr hinterlegen und dachte ich, besser im 2. Gang fahren und ankommen als gar nicht ankommen. Hat auch irgendwie nicht so Muse gehabt. Kurztag, also wie gesagt, der erste Tag waren 76 Kilometer, 1890 Höhenmeter, also mein bisheriger Rekord. Also ich bin an einem Tag bis jetzt noch nie so viel Höhenmeter gefahren. Nochmal für euch im puren Regen. Die Strecke war relativ gut ausgeschildert. Am Rabenberg hatte ich auch die 2 anderen nochmal getroffen, die abgebrochen hatten. Also die waren im Endeffekt nicht so hart. Aber wie gesagt, ich habe mich durchgekämpft. Nur kleine Nebenanekdote, ich war dann praktisch im tschechischen Grenzdorf, wo sie auch die Bürgersteige hochgeklappt haben. Also wenn das Werbung mache für All You Can Fuck, oh, jetzt bin ich ja explicit, und Party und Hochburg und Vietnamesenmärkte und alles, hat dort alles komplett zugemacht. Also der Vietnameser hat mir dann widerwillig noch ein paar Getränke und ein bisschen Süßigkeiten verkauft, ja, aber ansonsten kein Restaurant, gar nichts. Irgendwann ruft dann auch das Hotel an und sagt, ah ja, ob ich dann komme. Ich so, ja, ich komme noch, ich bin noch so und so viele Kilometer weg. Ah ja, das wäre gut zu wissen, weil im Hotel wären nur zwei andere Gäste, wir wären praktisch ganz allein, sie kommen dann und schließt auf. Dachte ich, das ist ja bezeichnend für das, was hier los war. Also ich hatte auch später nochmal gefragt, also wir waren wirklich eine Woche nach Saisonschluss und dann muss das ja wirklich sehr, sehr abrupt dort enden. Hab mich dann praktisch noch in dieses Hotel geschafft, habe natürlich eine Frage gestellt, ob es noch was zu essen gibt. Die hat sie natürlich verneint. Aber wie gesagt, ich war auch einfach froh, dass ich so im Hotel war. Hab dann einfach noch mal Bier getrunken, mal Cola getrunken, Süßigkeiten gegessen, mich mal schön heiß abgeduscht und mich dann damit beschäftigt, meine Klamotten zu trocknen. Am nächsten Tag hat das Wetter schon ein bisschen besser ausgesehen. Das heißt, ich habe ordentlich gefrühstückt, mich mit den zwei Gästen, die da waren, noch ein bisschen unterhalten und bin dann praktisch auf den zweiten Tag gegangen. Was natürlich bezeichnend war, hat natürlich das Fahrrad nicht repariert, weil auch hier kein Werkzeug war und wie gesagt kein Bike Buddy unterwegs und bin dann praktisch mit meinem Defekt in Anführungszeichen nur im zweiten Gang wieder weitergefahren. Habe mir ja das Streckenprofil angeguckt, das habe ich ja auf dem Garmin und ich wusste auch, okay, ich brauchte den zweiten Gang, ja, um auch einfach die Berge hochzukommen, aber auf dem Restprofil konnte ich eigentlich dort damit überlegen. Ich verlinke euch später mal ein Video, dass ihr euch das vorstellen könnt, wie schnell man im zweiten Gang fährt. Also es sind ungefähr so 8-9 km/h und ich dachte einfach, okay, besser so fahren wie gar nichts. Und es war natürlich auch von der Energiebilanz halt sehr, sehr entspannend, ja, weil wenn man halt nur im zweiten Gang fährt und halt viel redet, wäre ich auch nicht so müde. Es kostet euch dich aber auf jeden Fall schon mal 30% der Zeit, weil du halt einfach nicht schnell unterwegs bist. Am zweiten Tag, der wie gesagt sehr, sehr sonnig unterwegs war, waren wir in Tschechien unterwegs, bin ich gefahren 48 Kilometer und 1700 Höhenmeter. Gibt ein paar schöne Eindrücke, die ich unterwegs gestanden habe. Also bin ich gerade im Skigebiet unterwegs, den Skilift hoch und habe dann praktisch auch auf dem Fichtelberg übernachtet. Als die mich gesehen hat, ja, und sich ein bisschen erkundigt hat und gewusst hat, dass ich auch die Strecke gefahren bin. Ich meine, so, wenn ihr öfters Leute dort einkehre, hat sie mir auch dann noch den Wellnessbereich angeboten. Aber ich habe dankend abgelegt, habe gut gegessen, habe wie gesagt noch in die Runde gedreht, ein paar Fotos gemacht. Alles okay. Tag 3 war wie gesagt dann die letzte Etappe. Das habe ich mir hier gar nicht aufgeschrieben, wie weit die Gefahr ist. Ich meine aber, es waren so 34 Kilometer und 1200 Höhenmeter. Aber wie gesagt, ihr könnt es euch auch genau ausrechnen. Im Gesamt sind es 162 Kilometer und 4400 Höhenmeter. Und es war praktisch dann wieder Übernachtung auf dem Scheibenberg. Und dann bin ich weitergegangen. Wie gesagt, wenn es ausführlicher interessiert, kann sich gerne melden. Ansonsten genug Fahrrad-Content. Dann war ein weiteres Highlight von meinem Trip. Und zwar habe ich dann den Jens vom der Breitenbacher Podcast besucht, habe ich euch auch hier verlinkt. War wie gesagt, ach so ein Highlight, wir haben uns nett unterhalten, haben schön gegrillt, schön Thüringer Bratwurst gegessen und waren auch etwas Kopterfliegen und haben uns auch so ein bisschen über seine technischen Gimmicks so ein bisschen ausgetauscht. Also Insta360 hat er mal gezeigt und auch DJI Osmo. Sage ich mal später was dazu, weil die habe ich ja auch noch so ein bisschen auf meiner Anschaffungsliste gehabt. So ein bisschen angefixt von dieser Kopterfliegerei. Also ich hatte schon mal einen Kopter, werde ich auch später in einer separaten Folge machen. Das war 2015, das war ein Play 350 QX und das müssen euch von der Technik so vorstellen. Die Kamera war mit dem Gimbal befestigt, das war ganz normal die GoPro 3 Black. Die war dann zwar vom Bild ein bisschen stabilisiert, aber natürlich hat der Kopter trotz GPS natürlich nicht so gut in der Luft gestanden wie heutige Kopter. Ja, und ach, wie gesagt, vom Flugbild und so, das war schon was ganz anderes. Ich werde jetzt auch mal so ein Vergleichsvideo noch ein bisschen schneiden. Das war dann schon ganz andere Hausnummer. Und wie gesagt, als ich dann auch mit Jens einer ein bisschen fliegen konnte, war ich dann schon so ein bisschen angefixt und wusste, okay, ich brauche so einen, aber die Anschaffung ziehen wir noch ein bisschen hin und dran. Deshalb hatte ich mir vor, vorher praktisch noch so einen kleinen Spielzeugcopter ersteigert. Ich habe euch den Armo verlinkt. Und zwar ist das der Parrot Swing Mini-Drohne mit so einem Flypad. Das war relativ lustig, als wir so ein bisschen anfangen. Aber das geht nur auf Bluetooth-WLAN. Nee, Bluetooth geht das Ding nur. Das Ding fliegt nur so 20, 30 Meter. Also das macht einfach keinen so Spaß. Denn hat jetzt mein Vater dort zu Weihnachten gekriegt. Dann platzt's. Deshalb war, wie gesagt, normalerweise noch in der Auswahl Domus gewesen. Um es vorwegzunehmen. Die DJI Mini, die ist Domus nach Hause gekommen. Die Air oder wie gesagt All-In, die Maverick 2 Pro. Was es dann später geworden ist, sage ich euch dann noch. Was dann noch so ein bisschen als Zwischending war, wie gesagt, also bei mir war es sehr schön, müssen wir auf jeden Fall nochmal wiederholen und auf der Stelle meine Einladung steht natürlich. Also wenn du mal in die Richtung kommst, bist du herzlich eingeladen, können wir hier gern ein bisschen was machen. Warum bin ich wieder zurückgefahren? Und zwar, es war endlich der schon lang vorbereitete Tag der offenen Tür, 150 Jahre Feuerwehr Landstuhl, wo ich praktisch auch geholfen habe und Vorbereitung. Ich musste aber samstags doch meine Unterstützung noch ein bisschen einschränken. Und zwar war ich auf dem Audi Ninest Mountainbike Contents. Und das muss ich euch auch mal verlinken. Ist, wie gesagt, ganz klasse, spektakulär. Und zwar ist das der Contest im Steinbruch. Also mit praktisch riesen Rampe, wo so die Mountainbiker, Slopestyler, Elite, also Lukas Knopf, Marc Diekmann, der war da, war aber noch verletzt wegen seiner Schulterempfindung, die ganze All-Stars aus Amerika und so dort waren und haben dann wirklich spektakuläre Sprünge hier abgezogen und so, war wirklich auch mit Musik unterlegt, am schöne, geile Sommertag, war klasse Event. Die ganze Zeit, es hat schon mal öfter stattgefunden, es war aber nicht öffentlich. Und das war jetzt praktisch das erste Mal, wo das auch für die Öffentlichkeit zur Verfügung, also offen war, dass man praktisch in den Steinbruch fahren konnte und sich das angucken, war wirklich sehr, sehr spektakulär. Tag der offenen Tür gibt es natürlich extra Webseite. Was ich dir noch ein bisschen sagen würde, ich habe mich darum gekümmert, dass ein Brandcontainer zum Übungstag zur Verfügung steht. Da haben wir dann ein paar Sachen angesteckt. Dort hat dann praktisch Rettungsstaffel Übung vorgeführt. Wir hatten praktisch die Drohneneinheit vom Landkreis Kaiserslautern war da. Deshalb mache ich auch später noch was sagen, was ich auch mit Drohneneinheit und Koptereinheit mit der Feuerwehr so ein bisschen vorhab. Will ich aber jetzt noch nichts spoilern dazu. Dann hat, wie gesagt, technische Hilfe, haben wir ein nagelneuer Opel Insignia OPC zerlegt. Und wie gesagt, was da so als Programm war, habe ich euch hingelegt. Wer es wirklich interessiert von der Feuerwehr, nicht alle Filme und nicht alle Sachen sind öffentlich verfügbar. Aber wie gesagt, wer sich da gerne meldet oder so, dem kann ich gerne mal so ein paar Links schicken. Da kann ich das auch gerne mal separat anschauen. Jetzt geht's zu meinem Hauptevent, also meiner Haupturlaubsreise. Dieses Jahr war ich so zwar schon viel unterwegs und habe zwar viel gemacht, aber so der Haupturlaub hatte ich irgendwie nicht am Stück planen können oder so. Deshalb war ich schon ein bisschen froh, dass ich auf jeden Fall die Dolomiten noch praktisch noch gebucht habe, dass ich es auch euch so vorstellen könne. Sonntags war noch Tag der offenen Tür in der Feuerwehr. Montags habe ich die ganze Pressearbeit gemacht, habe mir das Wetter reingezogen, habe gesehen, dass es wochenlang in den Dolomiten, also wo ich hin wollte, gutes Wetter ist und habe mir dann wirklich montags abends Hotel gebucht, meine Sache gepackt und bin dienstags morgens losgefahren. Also gewohnt habe ich in einem Hotel in St. Katharina, das ist neben Wolkenstein. Das heißt, nach meiner Anfahrt 6 Stunden dachte ich, ich mache mal so einen kleinen Spaziergang. Und ein kleiner Spaziergang waren dann einfach nur 3,5 Stunden, 500 Höhenmeter, den Berg hochwandern. Ja, und so ein paar Aussichten genießen. Aber ohne es vorwegzunehmen, vielleicht war das schon der Anfang vom Ende, Stichwort Überbelastung. Aber wie gesagt, damals habe ich es noch nicht so ganz gerafft. Und bin dann praktisch schön die Wanderung gemacht, bin dann praktisch Pizza essen gegangen und bin eingekehrt. Und am nächsten Tag habe ich praktisch so, was mir mein Arbeitskollege empfohlen hat, also unsere Firma, die ist praktisch in Leifers, das ist bei Bozen, ungefähr so 40 Kilometer von dort weg. Dann habe ich gefragt, was ich gern machen kann und er hat mir die Seiseralm empfohlen. Und dann habe ich mal so eine kleine Tour geplant, so 38 Kilometer, 1400 Höhenmeter und bin dann da mal hochgefahren. Nebengeschichte ist, die Wege waren gesperrt, ich musste Umwege fahren. Natürlich habe ich nicht umgedreht und bin natürlich mal wieder Wanderweg hoch, habe mein Fahrrad geschultert, habe es hochgetragen. Also habe natürlich mal wieder so richtig krasse Tour gemacht. Gibt es auch Videos nur davon? Kurzfassung ist einfach, du fragst dort die Leute und Kenner und jeder sagt, das ist nicht machbar und das kann man nicht mit dem Fahrrad machen und so. Ja, also wie gesagt, einfach Selbstmacher ausprobieren, bisschen gutes Gefühl habe für Risiko und Zeitmanagement und das alles immer bisher auch gelassen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe es natürlich geschafft, über den Wanderweg zur Langgröfelhütte zu gehen. Habe da, wie gesagt, schön gegessen, habe einen schönen Downhill gemacht, bin dann wieder in den Ort gefahren und es war es und Untergang und es war total safe. Also es war okay. Am zweiten Tag bin ich dann auf den Sekada hoch. Das sind praktisch 2500 Höhenmeter. Hätte man auch können mit dem Lift fahren. Aber nee, Meister Kopp hat natürlich mit seinem Mountainbike hochfahren müssen. Also nur schöne 1400 Höhenmeter im Aufstieg und auch ein bisschen Quälerei. Und kurz mitzuteilen, da hatte ich schon so einen leichten ziehenden Schmerz in meinem linken Bein. Also nur mal so, um es vorwegzunehmen. Aber irgendwie dachte ich, ein bisschen Muskelkater, ist alles in Ordnung, können wir weitermachen. Was dann noch so an der Tour so ein bisschen speziell ist, ist, dass, obwohl ich Downhill-Bereifung hatte, ist mir die Karkasse gerissen. Und ich hatte richtig krasser Reifenplatzer. Also ich war wirklich, ich habe gerade so ein episches Panorama aufgenommen. Mein Fahrrad liegt da und in dem Moment rappelt's und der komplette Reifen platzt und die Karkasse reißt. Also wie gesagt, die Wanderer, die da auch zufällig so 50 Meter in Entfernung waren, also die dachten, ach, was ist dann hier passiert? Ja, ich habe dann auch das ganz große Auge gemacht, weil Karkasse gerissen, wie geht's denn jetzt weiter? Und ich habe dann trotzdem noch nur 5-10 Minuten, war doch noch eine Hütte, wo ich ein bisschen was essen und trinken konnte. Und dann hatte ich Gott sei Dank noch einen Schlauch dabei und konnte dann so ein bisschen notdürftig praktisch flicken und habe es dann Gott sei Dank wirklich noch ins Dorf geschafft. Und wie gesagt, am Auto war ich dann relativ entspannt, weil ich natürlich meinen zweiten Radsatz dabei hatte. Und dann bin ich praktisch von 27,5 Zoll plus, bin ich natürlich dann auf die 29er Reife gewechselt und konnte dann praktisch so noch weiterfahren. Weil, wie gesagt, am Folgetag war ja mein Highlight, und zwar diese Sella Ronda. Also das ist das Sella Ronda Felsmassiv. Dort kann man im Winter um diese Berge kann man praktisch mit Ski fahren und im Sommer bieten sie das an mit dem Mountainbike. Hatte ich ja auch schon erzählt. Habe ich mir Karte geklickt, glaube 40 Euro. Bin morgens um 8:30 los und habe diese Sella Ronda gemacht mit spektakuläre Ausblicke, geile Abfahrte. Der ganze da unterwegs, wirklich so die vorletzte Gondel auf den letzten Berg noch erwischt, ein paar Engländer noch kennengelernt, wirklich auch so sehr schöner, sehr geiler Tag gehabt. Dann, wie gesagt, war Abreise ja geplant. Und ich war die ganze Zeit ja auch mit meinem Arbeitskollege in Kontakt. Ich weiß nicht, ob ich von ihm schon mal erzählt habe. Das ist der krasse Rennradfahrer, der da wirklich nachts um 4 Uhr aufsteht, 3-4 Stunden Fahrrad fährt, bevor er auf die Arbeit geht. Der hat auch dieses Everesting schon gemacht. Also wie gesagt, dann so viel Höhenmeter an einem Tag, an einem Stück, an einem Berg fahren, bis man auf dem Mount Everest ist. Und ich habe ihn, wie gesagt, kurz angeschrieben, ob wir uns treffen wollen. Und was soll ich sagen? Er ist natürlich einfach nur mit seinem Fahrrad mich besuchen gegangen. Das heißt, er hat einfach nur die Sella Ronda mit dem Rennrad gefahren, inklusive 80 Kilometer Anfahrt. Also er ist einfach eine brutale Maschine. Ich war dann praktisch oben auf dem Berg und habe ihm auch dann einen guten Empfang bereitet. Und du siehst halt einfach nur, wie er sich dann den Berg da hochkämpft. Er hat natürlich auch ein geiles Fahrrad mit elektronischer Schaltung. Er hat die Garmin-Vollausstattung mit Radarsensor vorne und hin und so. Also wirklich klasse. Ja, und haben wir noch ein bisschen erzählt, noch ein bisschen Cappuccino alles getrunken. Da habe ich noch ein bisschen gefilmt, wie er durch die Berge hochfahrt, noch ein paar Serienbildaufnahmen gemacht und so hat er sich auch gefreut. Und dann war mal wirklich, ging es weiter. Und auf dem Weg zu meinem nächsten Lag habe ich noch das Freilichtmuseum 5 Torri besucht. Die Lobitten stehen ja auch für die Auseinandersetzung erster Zweiter Weltkrieg. Und zwar, wo sich dann die Österreicher, Ungarn, auch mit den Italienern praktisch mit Felsenstellungen bombardiert haben. Das sind die Geschichte, wo sie sich praktisch eingraben und dann komplette Stellungen aus dem Felsen gesprengt haben und mit Artillerieangriffe und so. Also wie gesagt, auch geschichtlich sehr, sehr interessant. Und dann habe ich das Freilichtmuseum 5 Torri besucht. Dort war auch so ein Geländehindernislauf, also wo die armen Leute dann wirklich auf den Berg hochgelaufen sind. Ich habe dann mich endlich mal für ein bisschen Urlaub besonnen und bin nicht hochgelaufen und auch nicht mit dem Fahrrad gefahren, sondern bin einfach mit der Gondel gefahren. Ein paar klasse Aufnahmen, ein paar klasse Bilder entstanden. Kann ich, wer sich interessiert, ach, gern mal melden. Dann die letzten 3 Tage war ein bisschen Wandern angesagt. Also ich war auf den 3 Zinnen, leider ohne Klettersteig, weil ich hatte auch mein Klettersteig-Set nicht dabei gehabt. Das Wetter war auch mittels ein bisschen schlechter geworden. Und dann dachte ich, ach komm, wandern mal nur ein bisschen. Bist mal aber halt natürlich, ach, den ganzen Tag unterwegs, wenn es interessiert. Ach, nochmal melden, weil wie gesagt, mit dem Auto hochfahren ist sehr, sehr teuer. Es gibt aber auch Möglichkeiten, dort hoch zu wandern oder mit Bus zu fahren oder so. Kann ich euch gerne mal berichten. Ist auf jeden Fall auch einen Besuch wert. Ich war praktisch in Sorapis 3 Übernachtungen gewesen, also von der anderen Seite rumgekommen, weil normalerweise kommt man von der gegenüberliegenden, also eher nördlichen Seite, besucht man die 13. Aber wie gesagt, wenn sich interessiert, kann sich auch gerne mal melden. Warum bin ich wieder zurückgefahren? Und zwar die Abnahme vom Feuerwehrleistungsabzeichen in Silber war an diesem Wochenende. Die Stufe Bronze hatte ich praktisch schon 2002 absolviert. Normalerweise macht man mit der Gruppe, wo man es beginnt, macht man auch weiter, nur haben die sich damals aufgelöst. Und ich hatte dann praktisch die Chance, dass ich 2019 nochmal mit einer anderen Landschulergruppe das praktisch fertig machen können. Habe euch mal den Bericht verlinkt, gibt auch noch ein paar Videos zu sehen, auch ein kleiner Bonus-Content und so, habe ich euch mal verlinkt. Ist aber jetzt ein bisschen feuerwehrspezifisch. Ich glaube nicht, dass einer von meinen Hörern sich das da so interessiert. Genauso wie vielleicht Fahrradfahrer-Content und so. Aber wie gesagt, für mich war es körperlich schon eine krasse Herausforderung, weil ich bin dann auch mit Abstand der Älteste und auch der, will nicht sagen, der Unfitteste, aber sagen wir mal der Unsportlichste, was darum geht, zu rennen und praktisch Sache zu tragen und so. Das ist auch nochmal schon so ein bisschen Hinweis auf, was dann später noch passiert ist. Aber wie gesagt, an dem Tag habe ich gut abgeliefert, weil ich war Schlauchtrupp gewesen. Das sind die, die wirklich die meiste Arbeit haben und nach dem meisten Rödel das Material beischaffen. Und wie gesagt, hat gut geklappt. Wir haben relativ wenig Fehlerpunkte gehabt. Und wie gesagt, das Hauptding von diesem Leistungsabzeichen ist, man muss halt Fehlerpunkte verleiten, man muss halt Tätigkeiten machen und man muss halt sehr gut innerhalb von der Gruppe koordiniert sind, also wer was wann macht. Und deshalb waren auch viele dieser Übungsabende dort drin, dass man sich einfach ablegt, wer wann was holt, mit welcher Abflüsse, mit welcher Abläufe und dass das auch wirklich so aufgebaut ist, dass man die Übung 1 Brandangriff in 11 Minuten und Übung 2 technische Hilfeleistung in 6 Minuten auch wirklich in der Zeit und in dieser Präzision schafft. Aber wie gesagt, gern melden und dann sehen wir auf dem Video, sehen wir dann schon, was ich dort dazu meine. Dann sind wir im Oktober. Im Oktober habe ich mich dann entschlossen, einen neuen PC anzuschaffen. Also ich bin von meinem Mac jetzt weggekommen und habe mir wirklich einen PC wieder zugelegt. Also es ist praktisch ein AMD Ryzen geworden mit einem guten Mainboard, also praktisch mit dem aktuellen Chipsatz, dass man auch hier zukunftssicher ist und immer noch praktisch Prozesse und so relativ kostengünstig aufrüsten kann. Das Highlight von dem ist einfach PCI Express 4.0 für Festplatte. Das heißt, ich habe jetzt auch ganz schnell die M2 Festplatte drin, die mal theoretisch mit 3,6 GB pro Sekunde Daten transferiert. Das müssen wir so euch vorstellen, wenn ihr praktisch das Betriebssystem installiert habt, boot der Rechner in unheimlicher Geschwindigkeit hoch und auch alles, was man auf dieser Festplatte praktisch kopieren, sehen ihr gar nicht. Also das sind nur so 400, 500 Megabyte. Wenn ihr das so verschieben, da geht ja nicht mal Fenster auf. So schnell ist das erledigt. Die zweite Festplatte, die ich drin habe, ist eine SSD. Auch Samsung 69 Evo, also jetzt auch nichts Langsames. Und das sehen wir schon, wenn das ein bisschen rüber kopiert ist. Also natürlich keinerlei Vergleich zu normale Festplatte. Ansonsten, ich glaube, 16 Kerne hat das Ding. Das ist diese Ryzen 2700X. Ist dort drin. Wie gesagt, wer sich interessiert, kann sich gerne mal melden. Da ist aber in Anführungszeichen nur in der 200-Euro-Klasse der Prozessor. Aber wie gesagt, für 400 Euro oder so braucht man nichts, weil in Verbindung mit der Grafikkarte, also ist ja Nvidia drin, Stichwort G-Sync, komme ich gleich dazu, hat das Ding mehr als genug Leistung. Speicher habe ich mich nur für 32 Gig entschieden, reicht vollkommen aus. Ich habe ja damals vom Mac gemerkt, dass selbst die 20 Gig ausreichend waren. Will ja hier mit dem PC ein bisschen zocken und ein bisschen Videoschnitt machen. Es soll auch relativ leise sein und so. ist mir schon ganz gut genommen. Und die Hauptsache Entscheidung, was halt ist, ich habe mal einen etwas kleineren, größeren Monitor geholt. Und zwar von Firma Alienware, auch mit so Lichtdesign und so. Und das ist ein Widescreen Curved 34 Zoll. Nicht in der 5K-Auflösung, sondern in der 3K-Auflösung, weil ich unbedingt mal dieses 21:9 Bildschirmformat halt testen wollte. Mit zunehmendem Alter dachte ich auch, statt auf Auflösung gehen wir besser auf Bildwiederholfrequenz. Und das Ding hat, wie gesagt, in Verbindung mit der Nvidia Grafikkarte mal schöne 160 Hertz. Und das kann ich euch sagen, das merkt man wirklich. Die Sonnenbrille hatte ich mir noch geholt. Wollte ich auch so ein bisschen Thema. Nochmal danke an die Silke, a.k.a. Mini Lancelots, für die Infos. Ist dann doch letztendlich eine Swiss Eye Sonnenbrille geworden. Also mit optischen Gläser, wo man praktisch dann vorne verschiedene anderfarbige Gläser stecken kann mit Belüftungsschlitze und so. Mein Fazit ist, ich denke mal, dass die Gläser schon gut gearbeitet sind. Ich merke aber auf jeden Fall einen Unterschied, wenn ich meine normale Brille anziehe zu dieser Sonnenbrille. Jetzt muss man aber wahrscheinlich, oder die Silke wird das sagen, kein Wunder bei den alten und dreckigen Gläser, die ich in meiner normalen Brille drin habe. Aber da muss ich noch ein bisschen feinjustieren. Also so zum Thema Gleitsichtbrille oder so, da habe ich mich bis jetzt noch nicht dazu entschließen können, das zu machen, weil mein Leidensdruck noch nicht hoch genug ist. Aber so langsam kommt er doch. Also auch in meinem Alter bin jetzt hier 40, merkt man praktisch schon, wenn man was Kleines liest oder so, dass es schon ein bisschen anstrengender ist und nicht so wie früher, dass ich da ein bisschen näher rangehen muss und so, das merke ich eigentlich nicht. Also so, ich habe nur subjektiv, dass mir alles zu dunkel ist. Also ich mache jetzt momentan eher alles ein bisschen hell und klar und mehr Licht und so. Und wie gesagt, also der Leidensdruck beginnt schon, er ist aber noch nicht so schlimm, dass ich da jetzt auf diese Gleitsichtbrille rüsten würde. Aber wie gesagt, mit der Swiss Eye bin ich so eigentlich ganz zufrieden. Es sieht ganz steilig aus, auch mit den grünen Gläsern und so. War klasse, aber wie gesagt, vielleicht gibt es dann bald noch eine. Passend zum neuen PC habe ich mich dann ja auch ein bisschen in ein neues Videoschnittprogramm praktisch einarbeiten müssen, weil ich ja auch den Feuerwehrfilm geschnitten habe. Kann ich euch leider auch nicht verlinken, also zu 150 Your Fire, weil der halt natürlich sehr, sehr episch kommt mit der Musik, die hinterlegt ist. Und obwohl mir GEMA und Gebühre zahlen wollen, ist es uns leider nicht gelungen, mit dieser Plattenfirma in Kontakt zu treten, dass man das wirklich offiziell auch veröffentlichen können. Wir sind halt gleich die Feuerwehr. Ich meine, es ist halt nett, dass die 100 Mann, die das halt haben können, da jetzt riesen Schade anrichten würden. Aber gut, ach, wenn man bezahlen will, ist das halt nicht so. Deshalb gibt es dann zwar schon eine Version mit normaler Musik, aber die ist natürlich nicht so heroisch und handtragend, so wie natürlich die mit dem normalen oder offiziellen Text. Aber hat Spaß gemacht. Ich konnte praktisch, wie gesagt, das Außen gefilmt und auch diese Aufnahmen von dieser Drohneneinheit, ja, die wollen das böse Wort, Jens, statt Kopter-Einheit mit drin mache. Aber ich denke mal, es war schon, wie gesagt, ein schöner Event. War rein vom Schneiden schon ein bisschen aufwendig, weil ich mich erst in dieses DaVinci Resolve so ein bisschen einarbeiten wollte. Ist auch wirklich sehr, sehr hardwarehungrig. Also Kurzfassung dazu, die Firma bietet normalerweise professionelle Schnittprogramme an, Hardware unterstützt. Also das ist ein richtiges Profiteil. Und die wollen eher dran Hardware verteilen, so Schnittcomputer, Schnittprogramme, Tastaturen, alles und so. Und deshalb geben sie die Software schon rein. Also da kannst du wirklich alles einstellen. Ist übelst brutal. Ich glaube, 4K ist noch das billigste Format, was die da auslöse. Also es ist mit diesem Color Grading und so wirklich absoluter Hightech. Konnte mich jetzt ein bisschen reinschaffe in das Programm und kann so ein bisschen grundlegend benutzen. Habe jetzt ja auch nicht so die Muse dafür, so ein richtig aufwendiger, geiler Schnitt, aber auf jeden Fall geht's. Und halt mit der Kampfmaschine kannst du das auch rendern und du hast der ganze Film gerendert in, glaube ich, 2,5 Minuten oder so. Und aber es zieht natürlich dann schon die Hardware. Also mit so einem älteren Rechner oder so würde ich auf jeden Fall das prüfen. Aber ich denke, bevor du dir was Kommerzielles holst, wenn du nicht so viel machst, war das schon eine gute Lösung. Gut, jetzt natürlich mit meinem neuen Copter und in anderen Aufnahmen muss man das dann nochmal prüfen, aber da will ich euch nochmal auf dem Laufenden halten. Was ich natürlich immer noch vorhab, ist natürlich die Insta360 One X oder GoPro Max oder Osmo noch als Schnapp zu kriegen, um es vorwegzunehmen. Der Schnapp hat noch nicht geklappt und ich habe es aber trotzdem, wie gesagt, auf meiner Liste auch mit diesen Nachbauten von der Osmo, die es momentan zu geben scheint. Aber da werde ich auf jeden Fall nächstes Jahr mich zeitnah ein bisschen eindecken, weil da habe ich jetzt momentan ein bisschen mehr vor, im Video Sektor ein bisschen was zu machen. Durch den Aufkauf von Vodafone zu Unity Media ist mein Test-Account leider nicht mehr verfügbar. Also ich hatte die ganze Zeit immer einen Test-Account, den ich benutzen konnte. Der war weg, also musste ich mir dann selbst meinen Internetanschluss ein bisschen upgraden. Also mit 25 Mbit zu leben, habe ich nicht sehr lang geschafft. Aber auch die Gigabit, die es jetzt hier bei uns schon gibt, oder auch diese 500, wollte ich dann doch kohlemäßig doch nicht ausgeben und habe dann einfach nur einen normalen Upgrade gemacht. Ich glaube 3 Euro mehr. Ich zahle jetzt 37 Euro und habe jetzt 260 Mbit praktisch im Download, und das sind, glaube ich, so 14 Megabyte pro Sekunde im Upload. Reicht vollkommen aus. Was noch so zu erwähnen ist, wir haben dann trotzdem durch den Aufkauf haben wir ein Willkommensgeschenk gekriegt, also praktisch so ein mobiler Hotspot mit 100 Gigabyte. Aber den habe ich momentan noch gar nicht so richtig benutzt. Ich glaube, da habe ich erst Gigabyte weg oder so. Also da muss ich jetzt auch mich noch ein bisschen beliebt machen bei meiner Arbeitskollege und werde dann auch noch ein bisschen einen Hotspot mal ein bisschen ausgeben, weil war nicht so viel unterwegs. Kommt ihr später noch dazu. Und da habe ich dann das leider noch nicht gebraucht. Ein neues Handy hat es gegeben. Und zwar hatte ich dann doch irgendein Schnäppchen machen können und habe jetzt ein Huawei Mate 20 Pro, also auch mit geiler Kamera, 6 GB RAM, 128 GB Speicher, so gewölbtes Display in 6 Zoll, was weiß ich für ein Prozessor. Also der Umstieg von meinem PC Pro hat sich da auf jeden Fall gelohnt. Man kann wirklich geile Bilder machen und ist halt natürlich auch von der Haptik gut mit Fingerabdruckscanner im Glas und so. Face-Erkennung habe ich jetzt nicht gemacht. Aber wie gesagt, ach, ganz klasse, habe ich bezahlt, statt 600, irgendwie 360 Euro, gab es hier aus dem Nachbarort von einem netten Mann, der das nett formuliert hat, nachdem meine Frau jetzt nicht damit zurechtkommt und mich stresst, kommt es jetzt weg. Und da hat er aufgerufen, glaube ich, mit diesem Drucker, wo man so ausdrucken kann, glaube ich, so Bilder, so 10 mal 5 Zentimeter, 360 Euro, absolut. Okay, also wie gesagt, ich habe ja schon ein bisschen gespoilert, dass ich mir noch einen Kopter holen wollte. Zur Auswahl war DJI Mini, die hat mein Kumpel sich geholt. Maverick 2 Pro hatte ich eigentlich eher so auf meinem Geldbeutel drin. Habe mich aber dann doch gegen die entschieden, und zwar im Hinblick auf die neue Drohnenverordnung, die kommen soll, war sie mir dann doch ein bisschen zu schwer. Und weil ich dann doch so ein bisschen Probleme habe, so dass es wegkommt oder so, oder wo ich rumfliegen kann, ist es dann doch die DJI Maverick Air geworden. Warum ganz kurz? Ich fand das geil mit diesem automatischen Fliege, weil sie Sensoren hat. Also im Vergleich zu der DJI Mini, die das nicht kann, und auch die Kamera und die Optik und die Akkus sind ganz okay. Aber wie gesagt, da werde ich dann später nochmal hingehen, weil ich hatte ja die Chance, gegen die DJI Mini zu vergleichen. Habe jetzt auch schon so ein bisschen Vorteile natürlich an und so ein bisschen Nachteile, aber denke mal, das machen wir in einer separaten Folge, die ich auch vorher kennzeichne für die Leute, die es gar nicht interessiert. Also es wird jetzt auch Copter-Content kommen. Dann, was noch ein bisschen drin war, war die Fimi X8. Fimi erzähle ich jetzt aus diesem Ding. Ah, sie hat mich als Copter interessiert, und der Hersteller Fimi ist jetzt auch von Xiaomi, glaube ich, aufgekauft worden. Die machen schon so ein paar Nachbaute. Auch jetzt für die DJI Osmo. Die hatte ich mir auch schon ein bisschen angeschaut. Und die sind schon vergleichbar von der Technik und was sie machen. Aber wie gesagt, ich denke mal, da hat der Jens schon recht. Es kommt dann wirklich auch auf die Software auf. Und dann dachte ich, ach komm, die Software von der Fimi scheint schon gut zu sein, auch von dem Modus, aber es ist halt nicht ein DJI. Ja? Und dachte ich, komm, bevor sie weg ist oder irgendwie was passiert, gehen wir einfach auf die DJI Maverick Air. An der Stelle auch noch gehe ich schon auf meine YouTube-Sache hin. YouTube habe ich dann in letzter Zeit viel geguckt. Und was ich da ja sagen wollte, die Jens hat es auch schon erwähnt, da habe ich den Tipp gegeben. Ich habe viel vom Alpine Fex geguckt. Und zwar, das ist ein YouTuber, der wirklich sehr, sehr gute Bergsport-Videos betreibt. Auch Sache schon erzählt, der macht richtig spektakuläre Sache, und den gucke ich halt gern, weil das, was der macht, da wäre ich nicht in der Lage sein, das auch nur im Ansatz irgendwann mal zu erreichen. Und deshalb finde ich das wirklich schön, dass er uns da mitnimmt. Und wie gesagt, auch ein paar Sachen zeigt und so, und der macht das wirklich klasse. Alpine Moment ist auch noch so ein Bergsportkanal. Der Typ hat noch relativ persönliche Geschichten noch mit dabei, den gucke ich auch sehr gut. Der macht auch sehr viel Zeit und Aufwand steckt er da in die Video. Und da wir hier so eher ein bisschen im Flachland sind, bin ich doch schon froh, dass ich die gucken kann. Was ich noch so ein bisschen entdeckt habe, ist so die Lost Place Suche und so ein Urban Explorer ist auch noch so ein Genre. Ich wusste gar nicht, dass das so relativ groß ist. Habe ich euch mal den Fritz Meinecke, habe ich euch mal verlinkt. Denne kennt ihr vielleicht. Das ist so ein Typ, der halt so in der G-Klasse wohnt und auch Tschernobyl besucht hat, ein paar Sachen. Das ist relativ interessant. Und es gibt noch der Adventure Buddy, wobei ich momentan jetzt eher auf der PG Adventure noch ein bisschen gewechselt bin, weil der Adventure Buddy, der ist, macht momentan nicht so viele Sachen angezeigt worden. Der hat eine Strafe gekriegt. Der macht momentan ein bisschen was anderes. Das sind so, die gehen auf Lost Places und dokumentieren das. Manchmal ist so ein bisschen Clickbait noch dabei. Aber wie gesagt, ich fand es, wie gesagt, sehr, sehr interessant, weil ich halt, was heißt sehr interessant, ich hatte halt sehr viel Zeit, YouTube zu gucken und deshalb war ich in das Ding. Aber ich denke mal, es fasziniert schon und es interessiert auch euch. Das heißt, wenn ihr ein bisschen Zeit habt oder so, klicken dort auf jeden Fall mal rein. Ich habe sie unter Shownotes verlinkt. Zum Thema Serientipps, was wieder angefangen hat, muss man aber halt mögen, ist Shameless. Die USA-Variante, da geht jetzt die Staffel 10 los. Ich habe natürlich meine All-Time-Classic Chicago Fire, Matt und PD nochmal durchgeguckt. The Walking Dead ist jetzt, wo ich den Podcast rausbringe, schon wieder rum. Hat mir auch Staffelfinale gut gefallen. Und was natürlich mein absolutes Highlight war, war natürlich Chernobyl, die Serie. Die fand ich ziemlich klasse. Wie ihr gemerkt habt, habe ich jetzt auch schon ein bisschen neue Rubrik drin. Was geht momentan? Ach so, PC- und Tablet-Spiele. Für den PC habe ich dieses Call of Duty Modern Warfare installiert. Also läuft natürlich auf dem Rechner ziemlich klasse, aber so richtig zum Spiele bin ich noch nicht gekommen. Jetzt komme ich ein bisschen mehr zum Spiele. Warum? Erzähle ich in der nächsten Folge. Und ich habe auch ein bisschen Tablet-Spiele für mich erfolgt. Und zwar durchspiele ich momentan Emergency HQ. Das ist auch so eher so ein bisschen mit Feuerwehr-Content. Was da eher so die Herausforderung ist, ist nicht diese Missionen zu verfolgen, sondern eher so die Herausforderung, kein Geld dafür auszugeben und sich einfach so ein bisschen in Geduld zu üben, bis man sich da so langsam ein bisschen hochlevelt. Als Webservice habe ich mir ein Abo bei Readly geklickt. Da haben wir vielleicht auch schon mal gefunden. Und zwar Readly ist ein Service, der du gegen einen monatlichen Betrag sehr viele Zeitschriften online lesen kannst. Also ihr installiert euch praktisch eine App und könnt dann praktisch Zeitschriften abonnieren, die runterladen und dann einfach das PDF durchklicken und haben auch ein Archiv. Und da ist wirklich alles dabei von Wandermagazine zu Automagazine, Autobild, die Bild am Sonntag ist dabei, alle Computerspielmagazine, Kochhefte, die Frau im was weiß ich Spiegel und Welt und so. Und das habe ich aber dann nochmal erzähle ich das, das Abo kann man teilen mit bis zu 5 Personen, kostet wie gesagt 10 Euro, pro Monat so 1 Euro. Und das habe ich, wie gesagt, habe noch 3 Accounts frei, also wer sich melden will oder tauscht gegen Netflix Ding Abo, kann sich gern melden. Ich kann noch ein bisschen freischalten. Aber wie gesagt, könnt ihr auch gern darüber meinen Account so ein bisschen mitlesen. Aber ich kann es euch auch, was heißt empfehle, für einen Zehner ist jetzt nicht viel Geld. Wenn ihr viel Zeitschriften kauft und lest, hat er das ruckzuck abgegeben. Allein mit Computerbild, Computerwellen, was es da alles gibt. Meine Eltern benutzen es hauptsächlich. Ich habe zwar auch so ein paar Magazine drin, aber manchmal vergisst man das schon. Und nicht, dass man da in der Abo-Falle kommt, kann man monatlich kündigen. Und wie gesagt, Zehner ist jetzt nicht so die große Aktion. Aber wenn ich natürlich mal was lese, dann lese ich vielleicht mal so Stunde 15 und dann habe ich bestimmt schon Zeitschriften im Wert von 30, 40 Euro gelesen und so. Und wie gesagt, meine Eltern benutzen das regelmäßig. Also Readly kann ich euch da mal ein bisschen empfehlen. Ansonsten würde ich hier mal Schluss machen. 38 Minuten mal wieder im Monolog spontan Folge rausgehauen. Ich hoffe, es war nicht ganz so unstrukturiert. Und hatte kleine Faden gehabt. Wie gesagt, immer sorry noch, dass ich euch immer so Sachen ein bisschen so antease und auch nicht abliefe, so zum Recherche. Aber ich glaube, bei meiner in Anführungszeichen geringer Höreranzahl ist es dann, wie gesagt, schon angebracht, dass wenn jeder was wissen will, dass er sich einfach mich anschreibt oder so. Und dann kann ich natürlich mehr im Details und so erzählen. Weil wie gesagt, die Bilder, Videos und die genauen Informationen sind alles drin. Ich will es aber hier in der Podcast-Folge relativ kurz halten, eher so ein bisschen als Teaser. Gut, denk mal, die nächste Folge kommt auch bald raus. Ein bisschen zu spoilern ist, was im Monat Oktober, November, Dezember passiert ist. Das ist die nächste Folge und die übernächste Folge ist wahrscheinlich eher so ein bisschen noch, wie es jetzt mit dem Copter weitergeht und wie so mein Jahresplan ist oder so. Aber ob ich die noch schaffe, vorher rauszuhauen, muss ich mal gucken, weil der Mann hat mal wieder Stress. Kein Freizeitstress, sondern eher so Stress, in dem man ganzer Tag verbringt. sich Sache vornimmt, aber irgendwie doch nichts so geregelt bekommt. Aber wie gesagt, deshalb habe momentan so meine Priorität ein bisschen an der Stadt gesetzt. Nochmal tschüss und danke fürs Anhören und man sieht sich. Ciao.